Aquí comienza Niemandsland, una voz libre en un mundo poco libre. En Contrabanda FM 91.4. Niemandsland. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Samstag, der 4. Dezember 2010. Willkommen. Hier beginnt Niemandsland. Wir senden wie immer samstags von 10 bis 12 Uhr auf FM 91.4. Direkt von hier aus dem Herzen Barcelonas, von der Plaza Real. Auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Das neue Rilke-Projekt ist da. Schönherz und Flair, Rilke-Projekt Nummer 4, weltenweiter Wanderer. Am Abend tritt hinaus aus deiner Stube, drin du alles weißt. Als letztes vor der Ferne liegt dein Haus. Wer du auch seist. Augen, welche müde kaum von der verbrauchten Schwelle sich befreien, hebst du ganz langsam einen schwarzen Baum und stellst ihn vor den Himmel. Schlank, allein. Und hast die Welt gemacht. Und sie ist groß und wie ein Wort, das noch im Schweigen reift. Und wie dein Wille ihren Sinn begreift, lassen sie deine Augen zärtlich los. Wer du auch seist. Das Rilke-Projekt 4 vereinigt insgesamt 19 Texte bzw. Gedichte des Meisters, gesprochen von so illustren Persönlichkeiten wie Katja Flint, Hannelore Elsner, Tim Fischer, gerade gehört, Hardy Krüger, Hanna Herzsprung, Schauspielerin David Cross, die französisch-deutschstämmige Sängerin Patricia Kaas, der unerschütterliche Ben Becker, dann Peter Maffay und Salif Keita. Salif Keita, ein bekannter internationaler afrikanischer Musikstar der World Music. Dann Cloesa, dann Katja Flint noch einmal mit Sol Gabetta und natürlich alles arrangiert, abgemischt und musikalisch in Szene gesetzt von Schönherz und Flair. Die Künstler sagen Schönherz und Flair, Richard Schönherz und Angelika Flair. Im Vorwort zu diesem Album, das jetzt im November 2010 erschienen ist, also unlängst, das Arbeiten an dieser neuen Rilke-Projekt-CD Weltenweiter Wanderer entwickelte sich durch die Mitwirkung internationaler Künstler auch logistisch als eine Abenteuerreise und es entstand eine ganz eigene Dynamik, die Rilke, der selbst ein unstetes Wanderleben führte, vielleicht gefallen hätte. So wanderten Rilkes Gedichte und unsere musikalischen Skizzen durch ganz Deutschland, nach Frankreich, Polen, Mali, in die Schweiz und die USA. Das große Interesse an der Poesie Rilkes und die spürbare Begeisterung bei den jeweiligen Sprachaufnahmen und Einspielungen hat uns auf dieser spannenden, erlebnisreichen, mitunter auch kräftezehrenden Wanderung begleitet und immer wieder neu beflügelt. Die Seele schwiege. In Rilkes Beobachtungen und visionären Gedanken wird unsere Welt, unser Leben mit allen Tiefen des Alltags und die unergründlichen Geheimnisse des Universums beleuchtet und offenbart. Auch im Jahr 2010 hat seine poetische Beschreibung philosophischer Denk- und Weltenbilder nichts an Aktualität verloren. Hören wir einmal, bevor wir natürlich weitere Gedichte und Tracks aus dieser wunderschönen CD hören, die Meister Schönherz und Flair selber in einem Interview, das sie unlängst anlässlich des Erscheinens dieser neuen CD gegeben haben. Schönherz und Flair. Ich finde ganz einfach die Idee grandios. Da muss man zuerst mal drauf kommen, dass man Gedichte nimmt und sie vertont. Wenn man dann das mal macht, ist das alles total schlüssig. Ich glaube, ich habe nur darüber gelesen und war auch skeptisch, ob das gut ist, mit Musik verbunden. Das ist toll, ich finde, das harmoniert großartig miteinander. Über die Musik lässt man so, gehen so die Sinne, also kommt man da so, lässt man so los, finde ich, und ist so offen dann eben für die Sprache. Ich glaube, es ist eigentlich das Größte, wenn man in wenige Wörter etwas Großes erreichen kann. Ich hoffe, dass so eine CD die Leute anregt, sich die Bücher zu kaufen und zu lesen. Und was am Morgen schon erstarrt in Stille ist und Gegenwart. Wir kannten es, als es geschah. Ich finde einfach das Fantastische an der Poesie, dass innerhalb von 4 kurzen Zeilen ist so viel gesagt. Weltenweiter Wanderer, walle fort in Ruhe. Also kennt kein anderer Menschenleid wie du. Alles weit und breit. und nur ein ewig wildes Weh wacht in einer Seele Einsamkeit. Du fragst, warum die Seele schwiege, warum sie es in die Nacht hinaus nicht gießt. Sie weiß, wenn's ihr entstiege, es löschte alle Sterne aus. Das Rilke-Projekt 4, Schönheits und Flair, das war das zweite Lied des Albums, beziehungsweise das zweite Gedicht, Traum gekrönt, die 15. Fassung nach Rilkes Text, gesprochen von der charmanten Katja Flint. Mittlerweile auch im Studio eingetrudelt unser Herr Werner. Hallo, guten Morgen, Werner. Moment, ich habe dein Mikro nicht, mal gucken. Schönen guten Morgen. Ah, ich kann noch gar nicht richtig reden mit dieser Kälte, die da draußen herrscht. Schenk mir mal einen Whisky. Glühwein. Glühwein oder Whisky? Dann, damit ich wieder in die Gänge komme. Ja, ich werde mal gerade den Laufburschen hier mal, den werde ich mal zurecht stauchen. Der hat uns nämlich nicht den üblichen Glühwein und den Whisky hier auf die Tische gestellt. Ja, Wintereinbruch in ganz Europa. Und zwar habe ich hier folgendes Bild vor mir liegen. Eine wunderschöne, märchenhafte Winterlandschaft aus Deutschland. Berlin meldet Rekordkälte. Auf der Ostsee treibt Eis. Der Winter bestimmt den Dezemberanfang. In den kommenden Tagen soll sich die Wetterlage umstellen. Es wird etwas wärmer. Mehr Schnee könnte fallen. Frost, Frost, Frost. Die Thermometer im ganzen Land zeigen derzeit eisige Temperaturen. Das Land, von dem wir sprechen, ist Deutschland. Aber hier in Katalonien, ich habe heute Morgen den katalanischen Wetterdienst gehört, da hatten wir auch Minusgrade in Girona, in Lleida, in der ganzen katalanischen Provinz. In den Pyrenäen liegt natürlich schon Schnee und die Leute, soweit sie das können, sind rausgefahren, um Ski zu laufen. Zuerst das Wahlergebnis vom letzten Sonntag hier in Katalonien, ne? Und ja, jetzt noch diese Kälte dazu. Genau, zum Wahlergebnis werden wir natürlich gleich ein paar ausführliche Berichte bringen. Wir werden dazu einiges sagen. Heute auf dem Programm natürlich jede Menge, sagen wir mal, übliche politische Themen. Der politische Alltag wird immer überhitzter. Jetzt fürchtet Julian Assange von WikiLeaks natürlich um sein Leben. Man hat versucht, ihn mit einer sexuellen Rufmordkampagne CIA-mäßig in Misskredit zu bringen. Das nützt wahrscheinlich nicht viel, aber der Mann wird wahrscheinlich in einem geheimen Gefängnis der CIA verschwinden, wenn er Pech hat. Damit muss man rechnen, meine Damen und Herren. Es gibt Riesenangriffe auf die WikiLeaks-Leaks-Seiten im Internet. Aber Achtung, die Hacker sind natürlich auch nicht blöde. Die eröffnen genauso schnell, wie man ihre Seiten schließt, wieder neue Positionen im weltweiten Netz. Achtung, bei minus 22 Grad ist Sachsen das am kälteste Land. In Berlin wurde laut dem privaten Wetterdienst Meteo Group, so heißt er jetzt mittlerweile, mit minus 15,1 Grad die kälteste Nacht an einem 3. Dezember seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Deutschland gemeldet. wenn das kein Rekord ist. Der bisherige Rekord habe bei minus 9,6 Grad im Jahr 1933 gelegen. Naja, bitte, das war kurz vor der Wahl Hitlers. Ich nehme an, der Planet wehrt sich auch mit Kälte gegen die politischen Ereignisse. Da hat er also gegen die Machtübernahme der Nazis hat er ordentlich Kälte ausgeschüttet. Und wogegen wettert der Planet heute mit seiner Kälte? Väterchen Frost. Wahrscheinlich gegen das Militär, das José Luis Zapatero auf die Flughäfen schickt. Ein klassischer Militärputsch kann man das nicht nennen, aber immerhin ein Warnzeichen an alle, die denken, huhu, haha, wir leben in einer zivilen Gesellschaft. Nein, nein. Die Hoheit in der letzten Instanz hat natürlich das Militär, oder? Über alles. Und auch natürlich an die, die irgendwann vorhaben, in nächster Zeit mal zu streiken, ne? In anderen Bereichen, nicht nur am Flughafen. Ich meine, denen soll natürlich dadurch auch die Lust genommen werden, wenn du damit rechnen musst, dass irgendwann mal du in deiner Fabrik streikst und dann steht plötzlich ein Panzer vor der Tür. Ne? Oder eine ganze Panzerschwadron. Und dann haben wir den Salat. Gut, wir wollen natürlich nicht übertreiben. Es geht eigentlich weniger um Militär, sondern es geht um die Lufthoheit. Und wir wissen natürlich, Industriezweig Nummer 1 Spaniens ist nach wie vor das Tourismus-Business. Und wer den da ins Handwerk furcht, der kriegt ordentlich was auf die Finger gehauen. Seltsamerweise fällt diese Maßnahme jetzt zusammen, beziehungsweise der wilde Streik der Fluglotsen fällt zusammen mit den Privatisierungsgeschichten und dem Verkauf praktisch von öffentlichen Flughäfen an private Investoren oder Schacherer oder Geschäftemacher. Und die Leute, die natürlich bis jetzt in einem staatlichen Betrieb gearbeitet haben, können davon ausgehen, sie bekommen private Chefs und die werden ihnen ganz schön die Arbeitsverträge vermiesen. Da kann man schon die Uhr nachstellen, oder Werner? Sobald etwas privatisiert wird, werden natürlich die Leute entlassen, werden dann zu schlechteren Bedingungen wieder eingestellt und so weiter. Also, das neoliberale Kreisel. Das Neueste, was Zapatero in diesem in Bezug darauf von sich gegeben hat, ist eben das Teil Privatisierung dieser AENA, also der sagt praktisch der Flughäfen in Madrid und Barcelona, auch Teil Privatisierung der staatlichen Lotterien, dann wieder mal die Körperschaftssteuer runtersetzen, die Tabaksteuer raufsetzen und alles das, nachdem jetzt vor 3-4 Monaten andere Sparmaßnahmen beschlossen wurden und wo die Regierung immer versichert hat, es existiert kein Plan B, ja, also wir müssen das jetzt sparen, so leid es uns tut, und damit ist die Sache gegessen. Hm? Aber jetzt bevor, ist nur notwendig, dass wieder mal die sogenannten Märkte auch gegen Spanien anfangen zu spekulieren. Im Moment, seit 2 Tagen ist es wieder ein bisschen ruhiger. Ist relative Ruhe, aber es ist klar, dass es wieder weitergeht. Und nur diese Andeutung, dass es jetzt auch gegen Spanien geht, ist schon genug, dass die Regierung schon wieder neue Maßnahmen trifft. We'll be right back. Zum Arsenal des US-amerikanischen Feldzugs gegen Arme und Arbeiter gehören Zwangsräumungen und die Anhebung von Kreditzinsen. Es ist jetzt knapp 20 Jahre her, dass der von den USA angeführte Westen den zweiten Golfkrieg gegen Irak und seinen Präsidenten Saddam Hussein geführt hat. Vor über 7 Jahren entfesselte die Regierung des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush zusammen mit der sogenannten Koalition der Willigen erneut den Krieg gegen das Zwei-Stromland und ließ Saddam Hussein 2006 hinrichten. Auch heute nimmt die Intensität der Kriegshandlungen seitens der US-Besatzungsmacht in Irak entgegen offizieller Propaganda nicht ab. Und der Krieg in Afghanistan wird Tag für Tag ausgeweitet. Aber es findet noch ein anderer Krieg statt, über den Fernsehen, Radio und Presse kaum berichten. Jedenfalls wird er nicht als Krieg bezeichnet, obwohl in seinem Verlauf ein psychisches und physisches Gemetzel stattfindet. Auch in diesem Krieg gibt es Verluste, Verlierer und Gewinner. Die Verlierer wurden erbarmungslos aus ihren Wohnhäusern vertrieben, man hat ihnen zwangsweise ihre Arbeit genommen, manche wurden in den Wahnsinn oder noch Schlimmeres getrieben. Ja, auch Tote hat es gegeben. Aber all das wird von den Medien vor der Öffentlichkeit verborgen. Das hängt damit zusammen, dass dieser Krieg seinem Wesen nach ein Klassenkrieg ist, der im Interesse der herrschenden Klasse und der Finanzindustrie gegen die Armen und die Arbeiterklasse geführt wird. Zu seinem Waffenarsenal gehören Arbeitslosigkeit, Zwangsräumungen und die Anhebung von Kreditzinsen, die viele in den Ruin treiben. Ich bin die Ecke aller Räume, ich bin der Schatten aller Bäume. Während der Mehrheit der Bevölkerung ihr letztes Geld aus den Taschen gezogen wird, werden gleichzeitig die Kassen der Banken mit Milliarden an öffentlichen Geldern gefüllt. Außerdem setzt die Regierung das Geld, das sie den Armen, Arbeitslosen und Arbeitenden abpresst, zur Finanzierung auswärtiger Kriege ein. Fast 3 Billionen US-Dollar sind seit 2001 in die Kriege in Irak und Afghanistan geflossen. Ein beträchtlicher Teil davon diente der Stützung korrupter Regierungen, die in den internationalen Drogenhandel verstrickt sind, um sich an der Macht zu halten. Es kann nicht oft genug wiederholt werden. Billionen an Steuergeldern werden dafür verschleudert, absolut unnötige Kriege gegen andere Länder zu führen, und hunderte Milliarden werden in die Kassen privater Banken und Finanzkonzerne gestopft, während der Zuwachs an Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit und Hoffnungslosigkeit epische Ausmaße annimmt, wie man sie seit Generationen nicht mehr gekannt hat. Sofern das öffentliche Schulsystem überhaupt noch funktioniert, findet der Unterricht in Schulgebäuden statt, die durch die Kürzungen im Bildungsbereich seit langem verfallen. Bibliotheken werden geschlossen, die Institutionen des öffentlichen Dienstes trocknen finanziell aus und die überbelegten Gefängnisse platzen aus allen Nähten. Kriege gehen an beiden Seiten nicht spurlos vorbei, weder an Siegern noch an Verlierern. Im Zeitalter des militärisch-industriellen Komplexes bringen sie einer sehr begrenzten Zahl von Kriegsgewinnlern großen Wohlstand. Für alle anderen verursachen sie Kosten, die weit über Fahnen geschmückte Särge, geschundene Körper, zerstörte Seelen und das ganze banale Erfassen von Opferzahlen vermeintlicher Feinde hinausgehen. Das ganze Land wird unweigerlich einer permanenten Rezession sowie Arbeitslosigkeit, Zwangsräumungen, Obdachlosigkeit und letztendlich einer allgemeinen Hoffnungslosigkeit unterworfen. Dieser Krieg richtet sich gegen uns alle, wenn wir uns ihm nicht gemeinsam entgegenstellen. Das war ein Artikel von Mumia Abu Jamal. Ich weiß nicht, ob sich jemand an diesen Mann erinnert. Mumia Abu Jamal sitzt seit Jahren im Todeskorridor und ist kurz davor, jeden Tag eigentlich, auf den elektrischen Stuhl zu wandern. Die Übersetzung hat Herr Jürgen Heiser übernommen. Und hier haben wir gleich 2 Aufrufe zur Demonstration. Ein Demoaufruf für den Samstag, den 11. Dezember. Das wird also am kommenden Samstag sein, Samstag kommender Woche. Da gibt's eine Demo in Hamburg zum Tag der Menschenrechte, 12 Uhr am Hauptbahnhof. Und ebenfalls am Samstag, dem 11. Dezember in Berlin, Free Mumia Now, um 14 Uhr am Heinrichplatz, U1, Cottbusser Tor. Jawohl. Sie will es und so ist es fein. Das waren natürlich deutliche Worte, Werner, von unserem Todeskandidaten Mumia Abu Jamal. Im Grunde sind wir alle irgendwo Todeskandidaten, mögliche Opfer dieses wilden Kapitalismus. Diese Demonstration übrigens ist eine weltweite Geschichte, also die wird überall stattfinden, vielleicht, oder bin ich mir ziemlich sicher, auch in Barcelona, aber das können wir ja noch rauskriegen. Bis nächste Woche. Ja, jedenfalls, wir sind natürlich auch betroffen. In Spanien manifestiert sich die sogenannte Krise vielleicht ein bisschen anders, aber im Grunde ist es das Gleiche. Letzte Nachricht von gestern, Nissan Barcelona hat jetzt die Firmenleitung festgestellt, ist nicht wettbewerbsfähig und das neue Modell, das sie da produzieren wollen, von so einem Pickup-Wagen, das wird jetzt in Südafrika dort produziert werden. Also die sind offenbar wettbewerbsfähig. Das heißt, 1300 Leute, über 2000 Familien, beginnt wieder diese Situation nächstes Jahr. Und warum sind sie nicht wettbewerbsfähig, hier die Belegschaft in Barcelona? Ja, weil sie nicht einverstanden sind, dass sie in Zukunft weniger Lohn bekommen sollen, dass sie nicht einverstanden sind, dass sie noch 5 Tage mehr, Samstage mehr arbeiten sollen in Zukunft und noch 2, 3 andere Sachen, ich erinnere mich schon gar nicht mehr. Also sie sind, ihnen wird die Pistole auf die Brust gesetzt, du unterschreibst das, das sind deine neuen Arbeitsbedingungen und wenn nicht, auf die Straße, ja, so einfach ist es. Herr Werner, die haben sich natürlich jetzt jede Menge Hass auf sich gezogen, ne? Weltweit, ich glaube über 98, 99% der Leute haben kein Verständnis dafür, dass ausgerechnet an dieser berühmten Puente jetzt, die einzige große Puente seit langer Zeit, dieses riesen verlängerte Wochenende gestreikt wird. Wir müssen dazu sagen, die Menschen in Spanien haben Montag kommender Woche einen Feiertag und Mittwoch auch. Das sind 2 Feiertage hier in Spanien und Puente heißt, man überbrückt beide Feiertage, indem man den Arbeitstag dazwischen auch noch frei nimmt oder frei bekommt. Dann wären das also Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, 5 freie Tage an einem Stück und da wollten natürlich viele Leute wegfahren, wegfliegen, raus ins Grüne, ins Blaue, in die Berge, in den Schnee oder andere Länder besuchen und das hat jetzt nicht geklappt. Gestern bin ich von Granollers zurückgekommen und sah viele enttäuschte Leute mit Rollköfferchen zurückrollen in die Stadt, Jugendliche, die vom Flughafen zurückkamen und war natürlich deprimiert, enttäuscht, sauer und niemand wusste, wie das jetzt weitergeht. Das ist die andere Seite natürlich, die wird propagandamäßig total ausgeschlachtet, man hört im Radio nichts anderes, man hat bis jetzt, ich habe zumindest seit gestern Abend keinen einzigen Vertreter der Fluglotsen überhaupt nur gehört, dass der die Gelegenheit hatte, seine Positionen überhaupt einmal darzustellen, der Presse gegenüber. Das wird einfach unter den Teppich gekehrt. Ja, also im Prinzip wäre es natürlich korrekt oder ist es korrekt, immer jeden Streik zu unterstützen. Nur jetzt in diesem Fall der Fluglotsen ist natürlich die Sache besonders unpopulär, weil natürlich alle wissen, dass die überdurchschnittlich viel Geld verdienen. Nur was ist deren Situation? Ja, die sagen halt auch, was ihnen jetzt raufgesetzt werden soll, ist nicht jeden Tag länger arbeiten zu müssen, sondern die Jahresarbeitszeit soll ihnen raufgesetzt werden. Also ich weiß jetzt nicht mehr um wie viel Prozent. Und viele von diesen Fluglotsen sagen einfach, das sind meine Arbeitsbedingungen und ich habe mein Jahressoll schon erfüllt dieses Jahr und niemand kann mir von mir verlangen, dass ich jetzt plötzlich entgegen meiner Rechte mehr und länger arbeiten soll. Das ist deren Position und also das muss man auch dazu sagen. Und selbst wenn die noch so viel verdienen, also im Prinzip finde ich es immer korrekt, jeden Streik zu unterstützen, der irgendwo irgendwas verschlechtern soll an deiner Arbeitssituation. Also im Gegenteil, man sollte die besser Verdienenden nicht zwingen, billiger zu arbeiten, sondern wir müssen versuchen, die wir weniger verdienen, auch dahin zu kommen. Das ist der korrekte Weg. Das wäre der korrekte Weg, richtig. Was natürlich auch eine Sache ist, wo die Propagandisten, auch der Innenminister, drauf rumhackt, das sind die Aussagen, es werden diesen Leuten Privilegien beschnitten. Es geht darum, als wären das die steinreichsten Bankiers, denen man Privilegien beschneidet. Solche Töne wagt er natürlich nicht gegen Bankiers oder gegen die Unternehmerverbände zu äußern. Dadurch entlädt sich seine sozialistisch angestaute Wut natürlich voll gegen diese Fluglotsen. Das ist, wie Heinrich Heine einmal gesagt hat, Hunde, denen ein Maulkorb aufgelegt wird, die bellen mit dem Arsch. Und das erinnert mich ein bisschen an diesen Sozialisten, der bellt meiner Ansicht nach ziemlich mit dem Arsch, wenn er jetzt seine ganze Wut, die er sonst nicht sagen darf, gegen die Fluglotsen auslässt. Und natürlich auch eine Sache, die auch besorgniserregend ist, ist natürlich das Thema Militär aus den Kasernen holen. Wir wollen jetzt nicht dramatisieren, das ist natürlich eine Maßnahme, die vielleicht in der Verfassung sogar festgeschrieben ist. Ich müsste da mal nachsehen. Jedenfalls ist die Lufthoheit Spaniens bedroht, so heißt das offiziell. Wir werden also, und das haben sie schon gemacht, Militärs einsetzen. Die werden die Flughäfen übernehmen. Das klingt dann also, wie gesagt, mit Panzerwagen, Hubschrauber, schwer bewaffnete Maschinen, Pistolen, Männer beziehen da Position vor den Fluglotsentürmen, vor den Towers und er droht den Leuten sogar mit Gefängnis. Ich habe jetzt 10-mal heute Morgen das Wort Gefängnis, Gefängnis, Karzel, Karzel, Karzel gehört. Das sind natürlich martialische Töne, oder? Ja, also geschossen wurde bis jetzt noch nicht. Standrechtlich, ne? Wurde noch niemand an die Wand gestellt. Aber trotzdem ist es natürlich sehr bedenklich, ja, wenn das Problem ist, dass zum Beispiel streikende Fluglotsen im Zaum gehalten werden müssen, damit sie nichts kaputt machen auf dem Flughafen. Das ist eigentlich eine polizeiliche Aufgabe, ja. Und jetzt das Militär zu holen, warum, wenn die tatsächlich gesagt haben, die Lufthoheit von Spanien ist bedroht, deshalb brauchen wir die Militärs, das ist natürlich dann Hanebücher, ne? Blödsinn, weil die Luftsicherheit war noch nie so hoch wie heute, wo keine Flugzeuge am Himmel sind. Ja? Und den jetzt den Fluglotsen zu beweisen, dass sie irgendwelche andere Flugzeuge abschießen wollen, wenn die Spanien überfliegen, also das hat sich bis jetzt noch niemand getraut, das zu sagen. Wir ziehen die rote Karte für diese scheinheilige Sozialistenregierung. Eine heikle Situation. Spanien hat im Moment mit ziemlich viel Problemen zu kämpfen. Ich meine jetzt Spanien als das spanische Volk. Und ich meine nicht die Bankiers. Die reiben sich natürlich die Hände bei allem, was ihnen da an neoliberaler Politik praktisch realisiert wird von einer Regierung, die, könnte man sagen, die wohl die zahmste und willfährigste Unternehmerregierung seit Jahrzehnten ist, oder? Was denkst du denn? Ja, kann man so sagen. Oder mindestens so wie jede rechtskonservative Regierung auch. Also die Situation ist sogar so heikel, dass Herr Zapatero in diesem Moment nicht in Argentinien ist, bei diesem ibero-amerikanischen Gipfel in Mar de Plata. Er wollte teilnehmen, hat dann aber die Reise suspendiert und dafür hier in Spanien mit dem Ministerrat dann diese Maßnahmen, die wir vorher schon erwähnt haben, diesen Plan B publiziert. um das Haushaltsdefizit noch weiter zu reduzieren, diese ganzen Maßnahmen. Noch eine, die wir vorher vergessen haben, ist, dass zum Beispiel die Arbeitslosen, deren Anspruch auf Arbeitslosengeld abgelaufen ist, dass die in Zukunft auch nicht mehr diese Hilfe bekommen sollen von 426 Euro monatlich. Das wird natürlich eine Armutswelle auslösen, ne? Also der Klassenkampf von oben geht genauso weiter. Aber der eigentliche Grund vielleicht war, dass er nicht nach Argentinien gefahren ist, die Möglichkeit, dass dieses Woche in Brüssel eine Krisensitzung einberufen werden würde zur Situation des Euro überhaupt, ne, wegen der Entwicklung der letzten Tage. Die Börse ging runter, am Ende ging sie wieder ein bisschen hoch, aber ich glaube, innerhalb von insgesamt in einer Woche 7% runtergegangen, die Börse. Gleichzeitig natürlich die Zinsen, die man den Spekulanten zahlen muss, sind raufgegangen. Aber gut, diese Krisensitzung in Brüssel, die wurde jetzt um 14 Tage verschoben, hauptsächlich deshalb auch, weil die gesagt haben, wenn wir jetzt eine Krisensitzung machen, dann ist das nur wieder ein Zeichen für die Märkte, dass sie noch weiter und noch verschärfter spekulieren. Und also wie gesagt, im Moment, seit zwei Tagen ist die Situation wieder ein bisschen ruhiger. Die Zinsen, die die Staaten zahlen müssen an die Spekulanten, sind in den letzten zwei Tagen nicht weiter nach oben gegangen. Aber dass das wieder passieren wird, in spätestens in zwei, drei Monaten, das ist sowieso jetzt schon klar. Ne? Also nur Spanien und Italien und Belgien sind in letzter Zeit jetzt auch wieder im Gespräch als nächste Kandidaten. Nur Spanien und Italien müssen im nächsten Jahr 500 Milliarden Euro aufnehmen auf diesen Kapitalmärkten, damit sie ihre Kredite, die auslaufen, wieder neu refinanzieren können. Das Interessante ist, Sie nehmen das auf dem sogenannten Kapitalmarkt auf. Wenn die Spekulanten dann nach unten spekulieren gegen den Abwärtstrend, dann muss die Zentralbank das aufkaufen. Das heißt, die kaufen dann die Schuldverschreibungen mit europäischem Geld auf, das heißt mit deutschem Geld zum Teil, also mit dem sogenannten deutschen Euro. Deshalb wehrt sich Deutschland auch gegen diese Art von Vorgehensweise. Und das Ganze, wie du sagst, ist ein Fass ohne Boden. Wir haben das letzte Woche hier schon besprochen und mit Einzelheiten erläutert. Fass ohne Boden. Dieser unregulierte, spekulative Finanzmarkt, der die Regierungen jetzt selber angreift, beziehungsweise die Staaten, droht in den Ruin zu treiben. Ein Schreiben in einfühlsamen, klaren Worten. Ein Herr vom Ministerium hat es überbracht. Sie sollten es nicht aus dem Radio erfahren. Die Meldung käme schon im Frühjournal um 8. Mit einem Schlag ist nichts mehr, wie es war, in dem stillen Reihenhaus. Der Herr Minister spricht Ihnen sein tief empfundenes Mitgefühl aus. Geil war auf diesem Flug und mit ihm drei Kameraden, vier Einschüsse im Bug, hatten Hilfsgüter geladen, still in sich gekehrt, verschlossen, aus dem strahlend blauen Himmel geschossen. Geil war auf diesem Flug. Geil war auf diesem Flug. Haben die Nachrichten den dunkelsten Ängsten schon viele Mal erhalten und immer verdrängt. Und jetzt, wo sie da ist, erscheint ihr Handeln merkwürdig gefasst, wie von fremder Hand gelenkt. Was wird man unter der Fahne heimbringen aus dem fremden Land? Mehr als eine Erkennungsmarke aus seinem Aufschlagband. Karl war auf diesem Flug und mit ihm drei Kameraden, vier Einschüsse im Bug, hatten Hilfsgüter geladen, unbewaffnet in freundlichem Feuer. Als erster Offizier am Steuer, Karl war auf diesem Flug. Karl war auf diesem Flug. Im Haus überall Fotos in Bilderrahmen, mit der Schultüte am Tag der Einschulung, auf Klassenfahrt beim Drachen steigen lassen und in der Uniform bei der Vereidigung. Hätte sie ihm da doch nur den Hintern versohlt und ihn einfach eingesperrt im Bad, genau wie damals, als er bei Woolworths die Buntstifte geklaut hat. Karl war auf diesem Flug und mit ihm drei Kameraden, vier Einschüsse im Bug, hatten Hilfsgüter geladen, plötzlich vom Radar verschwunden. Was war da in diesen Sekunden? Karl war diesem Flug. Karl war auf diesem Flug. Und lebendige Menschen in einem sicheren Parlament entsenden ein weiteres Truppenkontingent mit Worten wie Beistand, die edel scheinen, wie Friedensmission und die doch nichts anderes meinen, als wir schicken junge Menschen hinaus in ein Land, in dem sie nicht willkommen sind, ihr Dienst nicht anerkannt, ihr Opfer nicht geachtet, ihre Uniform verhasst. Ihr armen Kinder, wisst ihr, wofür ihr euch verheizen lasst? Gewalt wird neue Gewalt gebären, Terror wird neuen Terror nähren. Und wieder ziehen Mütter daraus keine Lehre. Und wieder schenken Väter Söhnen Spielzeuggewehre. Es liegt nicht brach, es dörrt nicht aus. Das verfluchte Feld der Ehre. Karl war auf diesem Flug und mit ihm drei Kameraden. Vier Einschüsse im Bug, hatten Hilfsgüter geladen. Am Ende der Welt, in einem Mondfeld zerschellt. In einem Mondfeld zerschellt. Herr Reinhard May, unser Lieblingsbade hier im Niemandsland natürlich, seit vielen, vielen Jahren an der Front, an der Liedermacherfront, hier von seinem Live-Konzert von 2009, also noch gar nicht lange her, liebe gute Fee, Reinhard May. Hören wir einen Vortrag über die Finanzkrise. Wenn man über das Thema Finanzmärkte spricht, dann hat man es in der Regel mit einer Aura dieses Themas zu tun, nämlich eine Aura von Komplexität, Schwierigkeit, Unverständlichkeit, und der Otto-Normalverbraucher scheut sich so ein bisschen, sich damit zu befassen. Dennoch glaube ich, ist an dieser Art der Herangehensweise ein hochideologisches Moment. Die Grundfunktionsweise von Finanzmärkten, glaube ich, können wir alle verstehen. Denn wenn Herr Ackermann von der Deutschen Bank sie versteht, gibt es eigentlich keinen Grund, dass wir sie nicht verstehen könnten. Wenn wir über Finanzmärkte sprechen, müssen wir uns natürlich darüber im Klaren sein, dass sie ein Teil des gesamten Wirtschaftssystems sind. Genauso dazu gehört Handel mit Waren und Dienstleistungen und inzwischen auch mit geistigem Eigentum und ähnlichen Dingen. Und selbstverständlich als dritte Kategorie in der Bereich der Produktion, wo wir im Zuge der Globalisierung eben auch nicht nur bei den Finanzmärkten eine Internationalisierung haben der Wertschöpfung, und die Akteure, die dieses betreiben, sind die transnationalen Konzerne. Pro Börsentag, das sind also 250 Tage ungefähr im Jahr, werden 1 Billion US-Dollar zwischen den großen Finanzplätzen Tokio, New York, London, Melbourne, Frankfurt, Paris und so weiter hin und her transferiert. 1 Billion, also kein Versprecher, das sind 1000 Milliarden. Von dieser gewaltigen Summe werden etwa 3-4% gebraucht, real, um den Handel, den internationalen, zu finanzieren. Das sind etwa im Jahr 8 Billionen ist das Welthandelsvolumen. Und dazu kommen dann noch eine andere Summe von etwa 7-mal so viel, wo diese Welthandelsfinanzierung abgesichert wird gegen Wechselkursrisiken und gegen andere Risiken, macht ungefähr 20-25, und dann kommt noch ein bisschen was da drauf. Also mit anderen Worten, sind noch keine 10% dieser gewaltigen Finanzströme, die um den Erdball jeden Tag transferiert werden, die gebraucht werden, um den internationalen Handel und internationale Investitionen zu finanzieren. Wozu sind die anderen 80-90% da? Der größte Teil dieser Summen, die um den Erdball jagen pro Tag, gehen in spekulative Finanzmarktgeschäfte, darunter Devisen. In Tausenden und Abertausenden von Einzeltransaktionen werden diese gewaltigen Geldsummen transferiert und die fangen erst an, sagen wir mal, in der Größenordnung von 100 Millionen interessant zu werden. Und wir haben jetzt ein Beispiel hier uns vorgenommen bei einem Wechselkurs von einem Dollar gleich 0,90 Euro. Machen wir eine solche Transaktion in der Erwartung, dass eine Wechselkursschwankung von einem Cent uns einen Gewinn bringt, der damals, jetzt bei der Asienkrise, ein Crash von 40% für die Währung, die thailändische, bedeutet. Sie wissen, dass jede Sekunde die Wechselkurs praktisch festgestellt werden. Sekündlich wird das computermäßig erfasst, ändern sich, also ein ständiges Auf und Ab dieser Wechselkurse. Und deswegen ist dieser Prozess jeden Tag mehrfach möglich. Also, wenn wir jetzt also uns in das Profitcenter der Deutschen Bank versetzen, dass diese Geschäfte abwickeln, dann sehen wir, dass wir eine solche Transaktion dann, eine Tauschaktion dann 90 Millionen Euro haben. In der nächsten Phase erwarten wir jetzt, dass es diese Senkung gibt und in der Tat, der Kurs des Dollar fällt um 1 Cent. Das heißt, jetzt beträgt der Wechselkurs 1 Euro gleich 1,21 Dollar. Und jetzt sofort danach, das geht in den meisten Fällen sogar computergesteuert und automatisch, also 1 Minute später, tauschen wir jetzt unsere 90 Millionen Euro, die wir haben, wieder zurück zu dem neuen Kurs. Und siehe da, jetzt haben wir 101,123595 Millionen in diesem Geschäft gemacht. Und Sie sehen, wenn man diese Operation am Tag ein paar tausend Mal macht, dann kommen also solche Gewinne heraus. Allerdings muss man dazu sagen, wenn man sich verspekuliert, verliert man genauso viel. Das ist Bestandteil des Spiels. Eine wesentliche Grundfunktion der Finanzmärkte besteht heute darin, dass in kurzfristigen, computergesteuerten Operationen mit sehr großen Geldsummen auf Differenzen in Wechselkursen, in Zinssätzen oder in Wertpapierkursen ausgenutzt werden und sozusagen an jedem Platz der Erde diese Anleger diese Operationen durchführen können. Finanzmärkte, wenn wir darüber sprechen, meint im Wesentlichen 3 große Bereiche. Der erste, das ist der bekannteste und auch der traditionellste, sind die Kreditmärkte. Es gibt dann die Wertpapiermärkte, also wo Schatzbriefe, Aktien und andere Dinge gehandelt werden. Und es gibt die Devisenmärkte. Die Devisenmärkte sind sehr bedeutend geworden nach 1973, als das Nachkriegsweltfinanzsystem gründlich umgekrempelt worden ist und die freien Wechselkurse eingeführt worden. Damals gab es von 1944 bis 1973 feste Wechselkurse. Deswegen waren Devisenmärkte sehr klein und unbedeutend. Sie sind explosionsartig gewachsen. Und Sie erinnern sich an die Zahl von 1 Billion. Es hat zwischen 1980 und dem Jahr 2000 eine Verachthundertfachung des Wachstums dieser Märkte gegeben. Ein wichtiges Merkmal dabei bei diesen 3 Teilmärkten ist, dass sie im Zuge der Liberalisierung und Deregulierung auf den internationalen Finanzmärkten immer enger zusammenwachsen und wir so etwas wie integrierte Wert-, Devisen- und Kreditmärkte haben. Wer sind nun die Akteure? Da sind an erster Stelle die Börsen. Darüber brauche ich jetzt nichts weiter sagen. Die Banken, hier vor allem die großen Player. Von diesen 1 Billion, von denen ich gesprochen habe, entfallen etwa 80-90% auf eine Gruppe von 10 großen Spielern, darunter 10 große Banken und Investmentsfonds und Hedgefonds. Hedgefonds, ich will jetzt nicht in die Details gehen, sind hochriskante, hochspekulative Fondstypen. Ein weiterer wichtiger Akteur sind Versicherungen auf den internationalen Finanzmärkten. Auch das ist ein relativ neues Phänomen. Es ist sehr bedeutend, wenn wir nachher noch einmal auf die Frage zurückkommen, der Zusammenhang zwischen Finanzmärkten und unseren sozialen Sicherheitssystemen. Der Druck, der zum Beispiel auf die Rentenversicherung, die solidarischen Rentenversicherungssysteme ausgeübt wird, kommt zu einem hohen Teil von den Finanzmarktakteuren. Man kann sich vorstellen, die Riesensummen, die dort bewegt werden, das macht in Industrieländern bis zu das 1,5- bis 2-fache des Bruttoinlandproduktes aus, was für die Rentensysteme an Geldern in Umlauf ist. Diese Riesensummen lassen natürlich einem jeden privaten Investor das Wasser im Munde zusammenlaufen, wenn er erwarten kann, dass diese Summen der privaten Verwertung zugeführt werden können. Also die Allianz, die Gotha und wie sie nicht alle heißen, beteiligen sich an diesem Spiel. Wichtiger Spieler sind ebenfalls die Ratingagenturen, die lassen wir jetzt mal weg. Und ein bedeutender Faktor, ebenfalls ein relativ neues Akteursfeld der letzten 30 Jahre, Offshore-Zentren und Steuerparadiese. Ich will jetzt an dieser Stelle aus diesem Überblick einen einzelnen Fall noch einmal herausgreifen, an dem die Funktionsweise von modernen Finanzmärkten sichtbar wird, an dem Begriff des Shareholder Value, der überall gebraucht wird. Früher war es so, er bezieht sich also auf das Teilsegment der Wertpapiermärkte und hier insbesondere die Aktienmärkte. Früher war es so, wenn man Aktienbesitzer war in den 50er, 60er Jahren, eine VW-Aktie oder eine Volksaktie, wie man das damals auch manchmal nannte, dann hat man sich das zugelegt als Alterssicherung auf lange Perspektive und die Gewinnerwartung beruhte im Wesentlichen darauf, auf die Dividendenausschüttung zu warten. Das ist einmal im Jahr geschehen, 3, 4, 5%, und wenn man eine gute Aktie hatte, vielleicht mal 8 oder 9 oder 10%. Heute ist das anders. Hier gibt es einen grundsätzlichen Wandel. Aktien werden heute nicht mehr erworben oder kaum noch erworben, um später irgendwann mal von der Dividende seinen Lebensabend fristen zu können, sondern man erwirbt Aktien, um sie sofort so schnell wie möglich wieder gewinnbringend zu verkaufen. Macht also einen Gewinn, kauft dann gegebenenfalls neue Wertpapiere, neue Aktie in der Hoffnung darauf, dass deren Kurs steigt. Also auch dieses ein spekulatives Geschäft. Und wenn diese Erwartung aufgeht und der Verkauf diesen Profit bringt, wächst sozusagen die Umlaufgeschwindigkeit der Aktien immer schneller, immer dynamischer. Und dies ist eine Art Kreislauf, ein ständiges Spiel, Kauf und Verkauf. Es geht also nicht mehr um die Dividende, sondern es geht darum, durch den Verkauf der Aktien die Kursgewinne zu realisieren und nicht mehr die Dividenden. Das hat natürlich bedeutende Effekte auf die Art und Weise, wie das Management funktioniert. Die sogenannte Aktienpflege ist zum Beispiel einer der Ausflüsse dieses neuen Typus des Umgangs mit Aktien. Ich will jetzt zum Schluss sehr summarisch und überblicksartig einige zentrale Effekte der neuen Situation auf den internationalen Finanzmärkten Ihnen hier aufzählen. Das erste ist, es gibt eine wachsende Zahl, eine große Volatilität, eine Schwankungsintensität der Kurse, ein ständiges Auf und Ab mit einer gewaltigen Instabilität und einer wachsenden Zahl in immer kürzeren Abständen stattfindenden Krisen und Crashs. Die erste war 1994 die Mexiko-Krise, danach kam 1987 die Asien-Krise, die Russland-Krise, die Türkei-Krise, die Brasilien-Krise und im Augenblick sind wir noch beschäftigt mit der Argentinien-Krise. Besonders gefährdet dabei sind Entwicklungsländer, für die solche Krisen gewaltige Einbrüche bedeuten. Die können Entwicklungsfortschritte über Nacht, Jahrzehnte oder jahrelange Entwicklungsfortschritte über Nacht zunichte machen. Sie führen zu einem starken Druck auf die sozialen Sicherungssysteme. Ich habe das bereits an dem Beispiel der Renten erwähnt. Das Gleiche gilt für Lebensversicherungen, für Krankenversicherungen und Ähnliches, die möglichst privat an den Finanzmärkten dann ihre Ausschüttungen verdienen. Was insgesamt auch für die sozialen Sicherungssysteme letztendlich bedeutet, dass sie den Unwägbarkeiten, dem Auf und Ab der Finanzmärkte ausgesetzt sind und entgegen dem, was Eichel und andere behaupten, unsere Renten nicht sicherer machen, sondern sie unsicherer machen. Sie führen zu einer sozialen Polarisierung. Es entstehen gewaltige Reichtümer auf der einen Seite, während gleichzeitig, wenn man über Reichtum spricht, kann man über Armut nicht schweigen und umgekehrt natürlich zu entsprechenden Verarmungsprozessen führen. Das ist eine Tatsache, die sich empirisch inzwischen auch in den Statistiken von IWF und Weltbank findet. Es führt zu einem Steuerdumping, weil natürlich die Anleger ihre Kapitalien nicht besteuert haben wollen und Regierungen sehen sich dann veranlasst, um eine anlagefreundliche Politik zu machen, ihre Steuern zu senken. Es gibt dieses berühmte Race to the Bottom, das Steuerdumping. Es gibt einen Druck auf die Arbeitsmärkte, indirekt, aber auch direkt. Sie wissen, dass Aktienkurse von Unternehmen nach oben gehen, wenn Entlassungen vorgenommen werden. Das ist sozusagen der Ausdruck dieser Tatsache. Dahinter steckt die Tatsache, dass die Renditen auf den Finanzmärkten höher sind als Renditen, die man durch Realinvestitionen, also durch den Bau einer Fabrik oder vergleichbaren, erzielen kann. Und deswegen investieren natürlich die Geldbesitzer in die Finanzmärkte und weniger in die Realwirtschaft, was wiederum negative Konsequenzen auf die Arbeitsmärkte hat. Das ist der einzige Faktor für Arbeitslosigkeit, aber ein bedeutender. Es führt zu einer Benachteiligung kleiner und mittlerer Unternehmen und es führt last but not least auch zur Erosion der parlamentarischen Demokratie. Es hat einen politischen Demokratieaspekt. Und ich will das abschließen, damit Sie nicht meinen, dass das Linksradikales sei, an zwei, drei Zitaten einmal belegen. Für die Entwicklungsländer hat der Chefökonom der UNCTAD dieses hier festgestellt, dass als Resultat der erweiterten Exit-Option, also die Möglichkeit, dass das Kapital in Sekundenschnelle per Computerdruck in ein Land hineingeht oder herausgeht, das hat dazu geführt, dass die Regierungen dieser Entwicklungsländer zu Geiseln der Finanzmärkte geworden sind. Und um nicht den Eindruck zu erwecken, es sei jetzt nur eine Sache der Banken selbst, auch die Politik spielt eine Rolle. Hier ein Zitat unseres Außenministers: Wir können nicht Politik gegen die Finanzmärkte machen. Was natürlich dann die Frage aufwirft, wieso wir eigentlich noch wählen sollen und vor allem, warum wir ihn wählen sollten. Ja. Und das Ganze, last but not least, noch mal etwas philosophischer und theoretischer formuliert vom Großphilosophen Jürgen Habermas, aber gleichwohl eine These, von der ich denke, dass man ihr zustimmen kann. Die lähmende Aussicht, dass sich die nationale Politik in die Zukunft auf das mehr oder weniger intelligente Management einer erzwungenen Anpassung an Imperative der Standortsicherung reduziert, entzieht den politischen Auseinandersetzungen den letzten Rest an Substanz. Und darum geht es im Kern, auch wenn wir um Finanzmärkte reden. Danke. You can run, but you can't hide. Things you've never seen before, and more, and more, and more. Strange ideas you have been taught, and false prophets got you caught. No way out, this cage is made of thoughts get more and more. Work your fingers to the bone for all these useless things you own. Happiness cannot be bought, but you want more and more. And sin. No apparent difference will make it clear. Not the slightest trace of hope relieves your fear. Kommen wir zu unserem Katastrophenblock, aber zuerst die Kunja mit Marissa. Hey, ja. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Radio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 4. Dezember 2010. Die Katastrophen, vermischten Meldungen und Weltintrigen. Los geht's zuerst einmal mit einer Nachricht aus Berlin und Washington. Als Angriff auf die internationale Gemeinschaft bezeichnete US-Außenministerin Hillary Clinton die Veröffentlichung der internen Nachrichten der US-Diplomatie durch die freie Internetplattform WikiLeaks. In Tausenden von gekabelten Mitteilungen und Botschaften plaudern US-Diplomaten sehr freizügig über Politiker befreundeter und verfeindeter Staaten, über Vasallen und Abtrünnige. Was die Nachrichten der US-Botschaft in Berlin an ihre Regierung betrifft, so geht es darin unter anderem um die Charakterisierung von Politikern. Über die Merkel heißt es zum Beispiel, vermeidet Risiken, wenig kreativ. FDP-Außenminister Westerwelle wird als unvorhersehbar bezeichnet. Naja, da könnte man noch viel Schlimmeres über den Mann sagen. Alles nichts Aufsehenerregendes, wenn man diese Enthüllungen mit den Folter- und Kriegsverbrechen der Pentagon-Papiere vergleicht, die WikiLeaks vor einiger Zeit ebenfalls veröffentlichte. Was allerdings interessant ist, ist die Tatsache, dass der US-Geheimdienst zahlreiche freiwillige informelle Mitarbeiter in Parlamenten und in diesem Fall im deutschen Parlament, der Regierung und in den Parteien hat. Menschen, die Spitzel- und Informantendienste leisten. Geschützte Kontakte werden diese Spitzel genannt. Über eine junge Quelle aus der FDP, die mittlerweile auch enttarnt ist, es handelt sich da um einen jungen Burschen, der bei Westerwelle im Vorzimmer sitzt. Der hat keine Sekretärinnen, der hat Sekretäre. Über diesen heißt es etwa, er sei ein aufsteigender Stern in der Politik. Diesmal hat er aber einen Tritt in den Hintern bekommen und ist jetzt abgestiegen. Die uns, also der CIA, der Washingtoner Regierung, dem Nationalen Sicherheitsrat, freiwillig, heißt es da, interne Dokumente über die Partei angeboten hat. Im Spiegel wird gefragt, warum tun Leute sowas? Dieses freiwillig könnte man durchaus mit ein paar Dollarscheinen unterfüttern. Das ist aber nur ein Kommentar, den ich hier so nebenbei mache. Barcelona. Bei den Wahlen zur Generalitat von Katalonien, vergleichbar mit deutschen Landtagswahlen, gab es am vergangenen Sonntag folgende Ergebnisse. Die rechtsnationalistische konservative CiU löst die von den Sozialisten geführte Regierungskoalition aus Linken, Grünen und Linksnationalisten, dem Drei-Parteien-Bund, ab. mit 62 der insgesamt 135 Sitzen im Regierungsparlament von Katalonien ist für die katalanische Rechte eine Minderheitsregierung nun möglich. CiU gewann gegenüber 2006 ca. 7% der Stimmen hinzu, die Sozialisten verloren sagenhafte 8%. Die linksnationalistische ERC, die linken Republikaner, bekamen ihren Stimmenanteil sogar um die Hälfte reduziert. Ein Fiasko. Katalonien hat gewählt, 59,9% der Wahlberechtigten, bedeutet auch, dass 40% Nichtwähler die stärkste Fraktion bilden, wenn sie solches denn könnten. Ein Kommentar von Werner hierzu. Ja, also interessant fand ich, dass eben die beiden großen, bueno, hier in Barcelona oder in Katalonien ist eine davon nicht so groß, aber die beiden rechten, rechtskonservativen Parteien, also die katalanische CiU und auch die Partido Popular, die in Spanien wichtiger ist als hier in Katalonien, dass die beiden die sind, die am meisten Stimmen dazu gewonnen haben im Vergleich zu den letzten Wahlen von vor 4 Jahren. Und nun sind das aber gerade die zwei Parteien, die am meisten Korruptionsskandale gehabt haben, ne? Traditionell und auch in letzter Zeit. Also die Frage ist offenbar nicht nur, dass die Leute, die Wähler, die Frage der Korruption gar nicht mehr interessiert, das ist gar nichts Schlimmes mehr, habe ich den Eindruck, sondern dass je mehr Korruption, das bringt sogar noch Wählerstimmen. Ja? Also das ist die eine Sache und was man vielleicht auch noch sagen sollte, wie ist es denn, wer darf denn wählen hier? Frauen dürfen doch wählen in Katalonien, ne? Oder? Ja. Und ab wie vielen Jahren darf man wählen? Ab 18. Ja, und jetzt, obwohl das so ist, dürfen 15% der Bevölkerung nicht wählen. Ja, wer? Natürlich die Immigranten. Also es ist egal, ob du 30 oder 40 Jahre hier wohnst und arbeitest und Steuern zahlst, du darfst einfach nicht wählen, weil du zufällig eine andere Nationalität hast. Ne? Und hinterher sagt man dann, die Immigranten, die integrieren sich nicht. Ne? Also so sieht's aus und trotzdem, du hast ja die Zahlen genannt, wer noch mehr Stimmen, Prozent auf sich vereinigt hat als die rechtskonservative katalanische CiU, sind eben die, die nicht zur Wahl gegangen sind. Also ich gehöre auch dazu, aber ich gehöre auch zu denen, die überhaupt nicht hingehen dürfen. Aber trotzdem würde ich natürlich gerne Abstention praktizieren, wenn ich das Recht hätte zu wählen, als dass ich dazu gezwungen werde. Ebenfalls Wahlen gab es in Haiti. In dem von Cholera, Erdbeben und sozialem Elend zerstörten Land haben 12 von 18 Kandidaten der Präsidentschaftswahlen die Annullierung der am Sonntag durchgeführten Wahlen gefordert. Tausende Demonstranten protestierten gegen den Wahlbetrug, wie es heißt. Die Wahlen wurden auf Betreiben der UNO und der Europäischen Gemeinschaft durchgeführt, um, wie es heißt, staatliche Institutionen in dem kaputten Land aufzubauen und zu stärken. Und es gab Wahlen in Ägypten. Wer zweifelt wohl daran, dass die Mubarak-Partei, von den USA natürlich im Sattel gehalten, mit ostblockmäßiger Mehrheit wiedergewählt wurde? Niemand. Husni Mubaraks NDP, Nationaldemokratische Partei, regiert Ägypten seit 29 Jahren, also seit 1981. Achtung, durch ein eisernes Notstandsrecht. Das ist Demokratie am Nil. Wie zu Pharaons Zeiten. Und es gab eine Volksabstimmung in der Schweiz. Die Eidgenossen stimmten am Sonntag in einer Volksabstimmung mehrheitlich mit 54% dafür, dass Ausländer, die schwere Verbrechen begangen haben, automatisch abgeschoben werden sollen. Mord, Vergewaltigung und Betrug am Sozialsystem, Achtung, Mord, Vergewaltigung und Betrug am Sozialsystem in ein Paket gepackt, sind die Hauptdelikte, die genannt werden. Das Referendum kam auf Initiative der rechtspopulistischen Schweizer Volkspartei zustande. Barcelona. In einem unglaublich rasanten Meisterschaftsspiel der spanischen Liga fegte der FC Barcelona seinen ewigen Rivalen Real Madrid am vergangenen Montag mit einem sensationellen 5:0 geradewegs vom Platz. Die Überlegenheit der Katalanen war streckenweise derart erdrückend, dass beim Zuschauer der Eindruck entstand, der Gegner sei nicht Real Madrid, sondern eine Amateurelf aus der dritten Liga. Unangenehm fiel uns auf, dass Messi immer wieder versuchte, der Barcelona-Spieler Messi, mit seinem Kopf den Ellbogen der Verteidiger von Real Madrid zu rammen. Das fanden wir nicht so schön. Pfui, Messi. Für dringende Fälle steht Ihnen unser Auto. Thema immer Stunk mit Teheran. Nach Angaben Teherans steckt hinter dem Mord an einem iranischen Atomwissenschaftler und einem weiteren Mordanschlag auf einen anderen Wissenschaftler der israelische Geheimdienst Mossad sowie die USA bzw. der Westen. Mittwoch, Fass ohne Boden. Die Angriffe der Spekulanten auf die schwachen Euro-Staaten erreichen jetzt auch die italienischen Staatsverschuldungen. Die Schuldzinsen, von den Politikern flott Risikoprämie umgetauft, steigen, schwemmen in die Höhe wie der Schaum. Berlin. Die WikiLeaks-Enthüllungen werden in der deutschen Presse unterschiedlich bewertet. Die Berliner Taz jubelt. Sternstunde der Demokratie. Die Süddeutsche Zeitung, Zitat, die Vertrauenswürdigkeit der USA weltweit erschüttert. Die Springer-Presse legt den Schwerpunkt in diesem Thema in ihren Blättern auf den Schaden, den die Demokratie genommen habe. Andererseits ist der Schaden für die Demokratie in Deutschland so groß nun doch nicht. Die Bush- und Obama-Diplomatie sagt ja im Grunde nichts anderes als auch viele deutsche Zeitungskommentare vom Lokalblatt bis zum Spiegel, nämlich ständig in ihren Blättern berichten. Da gibt es abschätzige Bemerkungen über einzelne Politiker, dass die Merkel wenig kreativ und der Westerwelle ein aufgeblasener Frosch ist und überhaupt die Berliner Politik ein Tollhaus. Na, wenn das eine Sensation sein soll, dann weiß ich es auch nicht. Andere Dinge sind natürlich hochbrisant, die werden wir gleich noch in verschiedenen Kommentaren versuchen, ein bisschen zu schildern und zu analysieren. Dann haben wir hier eine Meldung vom Donnerstag, dem 2. Dezember vorliegen, mit einem offensichtlich von Banken- und Unternehmerverband diktierten Programm, verkündet die spanische sozialistische Regierung ihre Rezepte gegen die sogenannte Krise. Kürzungen von Sozialleistungen, Steuergeschenke an die Unternehmer und Privatisierungen. Hart schlagen die Sozialisten gegen Langzeitarbeitslose los. Ihnen sollen ab Februar 2011 die 426 Euro Sozialstütze weggenommen werden. Für 14 Milliarden Euro werden die Rechte zur Ausbeutung der Flughäfen Madrid und Barcelona an Geschäftemacher verhökert. Auch die staatliche Lotteriegesellschaft soll teilprivatisiert werden. Mit anderen Worten, ein Paradebeispiel für ein neoliberales Krisenprogramm nach dem Motto, nehmt's den Armen und gebt's den Reichen. Eine Frechheit natürlich. Washington noch einmal. Die Jagd auf den WikiLeaks-Begründer Julian Assange ist eröffnet und wahrscheinlich in eine neue Dimension getreten. US-Regierung und CIA lassen ihre Muskeln spielen. Über schwedische Justizorgane erging ein Haftbefehl über Interpol an 188 Länder. Auch und aber, Achtung, nicht etwa wegen der Veröffentlichung von sogenannten Kriegsverbrechern oder wegen des Diebstahls von vertraulichen Dokumenten, nicht wegen Folter, Mordanschlägen und schmutzigem Krieg der US-Regierung, den er der Weltöffentlichkeit vorgeführt hat, sondern wegen sexuellem Missbrauch. Ja, wir haben richtig gehört, Assange wird wegen einem angeblich in Schweden begangenen Sexualdelikt gesucht. Welch ein Zufall, möchte man ausrufen. Welch eine erstaunliche Koinzidenz. Mit dem Verschwinden von Assange, der ist untergetaucht, verbindet sich natürlich jetzt auch die Besorgnis, dass er vielleicht schon in einem US-Geheimgefängnis verschleppt ist. Aus rechten US-Kreisen kommen immer lautere Lynchtöne. Öffentliche Aufrufe, Aussagen, Assange zu ermorden, zu exekutieren. Mit einer unbemannten Drohne soll man ihn abknallen. Das sind Zitate, Achtung, das sind Zitate von rechten US-Politikern, die rufen also dazu auf, diesen Mann zu lynchen, zu ermorden, umzubringen, verschwinden zu lassen, wo man ihn trifft. Assange selber befürchtet, dass man bald seinem Leben ein Ende machen wird. Oh. Seine Heiligkeit Papst Wojtyla ist an einem geplatzten Wechsel. Wintereinbruch in Europa, Berlin, Europa. Der Wintereinbruch Mitte der Woche in ganz Europa, Schneefall und Eiseskälte, wie eingangs des Programmes gesagt, verursachten zahlreiche Probleme im öffentlichen Nahverkehr und auch im Flugverkehr. London Gatwick und der Frankfurter Flughafen waren unter anderem betroffen. Berlin. Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und dem Irak, jawohl, Sie haben richtig gehört, sind nicht besonders ausgeprägt. Wie auch, würde man da fragen, bei einem Selbstmordattentat nach dem anderen. Grund ist die schwierige Sicherheitslage, naja, das ist eine Meldung. Allerdings sind beide Seiten am Ausbau der Beziehungen interessiert. Das ist eine Meldung von heute. Dann leider gibt es wieder Bombenattentate. Bagdad. Bei zwei Bombenanschlägen gegen schiitische Pilger im Irak sind am heutigen Samstag mindestens 7 Iraner getötet worden. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen wurden mehr als 40 Menschen verletzt. 5 Pilger starben, als im Norden der irakischen Hauptstadt eine Autobombe explodierte. 2 weitere kamen bei einer Explosion im Westen Bagdads ums Leben. Erst vor einem Monat hatten Terroristen bei 2 Anschlägen in den zentralirakischen Städten Kerbela und Najaf 17 schiitische Pilger getötet. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Man möchte fast ausrufen, zynisch, danke Herr Bush. Tel Aviv Haifa in Israel hat sich die Hoffnung verstärkt, dass Großfeuer im Karmelgebirge dank massiver internationaler Hilfe noch an diesem Wochenende unter Kontrolle zu bringen. Mit dieser Unterstützung werden wir den Brand vielleicht heute Nacht löschen, das sagt der Sprecher der Einsatzkräfte, Yorami Levi, am heutigen Samstag auf Anfrage. Es gab schon über 40 Tote. Unklar ist aber die genaue Zahl der Todesopfer. Der israelische Rundfunk berichtete, dass die Zahl der Toten 2 Tage nach Ausbruch des verheerenden Großbrandes auf 43 gestiegen sei. Nach Angaben vom Polizeisprecher Mickey Rosenfeld sind bislang 41 Menschen in dem Flammenmeer ums Leben gekommen. Das Massenmedium macht. Dann vielleicht zum Abschluss dieser heutigen Katastrophen ein paar Auszüge aus einem Interview mit der stellvertretenden Vorsitzenden der Linkspartei, Katja Kipping. Die sagt etwas sehr Wichtiges, unserer Meinung nach, zum Thema WikiLeaks. Sie sagt, interessant wäre mehr Einblick in den deutschen Verfassungsschutz. Ein deutsches WikiLeaks wäre hilfreich, meint die stellvertretende linke Vorsitzende. Sie regt Boykott von Amazon an. Die Junge Welt hat ein Gespräch mit Frau Kipping geführt. Da heißt es, der US-Konzern Amazon hat die Enthüllungsplattform WikiLeaks von seinen Servern verbannt. Das Abschalten soll auf Wunsch des US-Senators Joseph Lieberman erfolgt sein. Rufen Sie aus diesem Grund zum Boykott von Amazon auf? Frau Kipping sagt, der vorauseilende Gehorsam des Konzerns gegenüber erzkonservativen Politikern ist nicht nachzuvollziehen. Wenn Amazon auf diese Weise Cuts buckelt, ist auch nicht auszuschließen, dass der Konzern künftig möglicherweise kritische Bücher aus seinem Programm nimmt, weil irgendein Politiker sich durch eine Veröffentlichung auf den Schlips getreten fühlen könnte. Ich habe mich entschlossen, bei einem Unternehmen, das das Grundrecht auf Informationsfreiheit mit Füßen tritt, auf keinen Fall Weihnachtsgeschenke einzukaufen. Frage, eine Art WikiLeaks könne auch in Deutschland hilfreich sein, um die Innenpolitik zu kontrollieren. Haben die Betreiber der Nachdenkseiten www.nachdenkseiten.de geäußert? Gibt es ihrer Auffassung nach dafür Bedarf? Antwort. Mit WikiLeaks beginnt ein Angriff auf Herrschaftswissen. Das ist nicht nur in den USA wichtig, sondern für Demokratien aller Länder hilfreich. Frage, welche Themen wären in einem deutschen WikiLeaks Ihrer Meinung nach zu bearbeiten? Antwort. Interessant wäre mehr Einblick in den Verfassungsschutz. Es ist kein Geheimnis, dass die Linke dessen Arbeit kritisiert. Nach unserem Eindruck setzt man dort falsche Prioritäten. So werden Parteien und Gruppen im Auge behalten, weil sie kritisch zu den herrschenden Machtverhältnissen sind. Mir ist beispielsweise bekannt, diese Behörde beobachtet, dass ich an linken Parteitagen teilnehme und notiert das fein säuberlich. Das ist doch ein Skandal, wenn der Verfassungsschutz sich damit beschäftigt, zu registrieren, dass eine stellvertretende Vorsitzende der Linken auch an linken Parteitagen teilnehmen. Und ein letztes Zitat vielleicht. Kritiker der Bertelsmann Stiftung meinen, ein deutsches WikiLeaks könne helfen, den Einfluss von Bertelsmann und Springer auf die deutsche Politik offenzulegen. Befürchten aber, es könne eine Plattform von linken Neoliberalen entstehen. Wie sehen Sie das? Antwort: Die Zivilgesellschaft kann Quelle von Widerstand sein, kann aber genauso gut von Lobbygruppen gekapert werden. Ein Beispiel aus jüngst vergangener Zeit: Anzeigen für Atomkraft in Zeitungen, angeblich aus der Mitte der Gesellschaft in Auftrag gegeben, waren von den 4 Atomkonzernen finanziert. Die Krönung ist, dass die Initiatoren einen Verein gründen wollen, um künftig die Kosten für ihre Aktivitäten noch von der Steuer absetzen zu können. Es lohnt insofern, sich über Geldgeber von Initiativen zu informieren. Im Hinblick auf Bertelsmann, Springer und Co. Es gibt permanent Versuche, Entscheidungen an der Bevölkerung vorbeizutreffen. Die Art, wie der Atomkompromiss zustande gekommen ist, ist dafür ein Beleg. Hier üben Kräfte Einfluss aus, die niemand gewählt oder legitimiert hat. Umso wichtiger ist es, darauf zu achten, dass direkte Demokratie stattfindet. Und die letzte Frage, dann ist das Interview auch zu Ende. Einige deutsche Medien haben sich sehr kritisch mit dem Vorgehen von WikiLeaks befasst. Antwort: Zum Vorwurf, WikiLeaks würde zum Zusammenbruch diplomatischer Beziehungen führen. Wie wertvoll sind diplomatische Beziehungen, die auf Heuchelei beruhen? WikiLeaks hat einzig die Ansichten der US-Regierung offengelegt. Zur Situation der Medien: Sie nehmen ihre Rolle der Aufklärung und Information immer weniger wahr. In vielen Redaktionen bleibt auch aufgrund der Personalsituation nur selten Raum für gründliche Recherche. Deshalb übernehmen Journalisten häufig unkritisch Meinungen führender Politiker und konservativer Thinktanks. Das war ein Auszug aus einem Interview, geführt von Frau Gitta Düpertal mit der linken Abgeordneten und stellvertretenden Vorsitzenden Katja Kipping, erschienen heute in der heutigen Internetausgabe der Tageszeitung Junge Welt. Welcher US-Server war das, hast du vorher gesagt? Amazon? Oder? Amazon, also ein Server, der wohl Amazon gehört, ja. Das war der erste, wo WikiLeaks schon seit längerer Zeit drauf war. Aber in den letzten 3-4 Tagen musste danach, ist WikiLeaks zu Amazon gegangen. Dort sind sie wieder rausgeflogen, dann beim französischen Sender, Server, und seit gestern oder seit heute sind sie jetzt bei einem Schweizer. Ja? Also das zeigt auch wieder, welche Macht die USA hat auf private Firmen, Druck auszuüben und so die Sachen zu beeinflussen. Ja? Also und wenn der sagt jetzt, dass er Angst um sein Leben hat, das glaube ich sofort, ja. Man, Putin, wenn der solche Probleme hat, der vergiftet dann die Leute einfach, ne? Und jetzt natürlich von unserer westlichen Demokratie hier, da erwarten wir dann natürlich bitteschön raffiniertere Methoden. Genau. Im Moment versucht man es eben noch nicht mit Mord, sondern erstmal mit Rufmord, so wie du gesagt hast, dass er jetzt angeklagt ist in Schweden. Nee, er ist ja noch nicht mal offiziell angeklagt von der Staatsanwaltschaft. Es gibt noch keinen Richter in Schweden, der da Verfahren eröffnet hat offiziell. Aber schon das reicht aus, ja. Und es ist ja wirklich kein Zufall, dass diese Vorwürfe gerade jetzt auftauchen. Wir wissen natürlich nicht erstmal, was wahr ist, aber es kommt doch komisch vor. Ja? Und wir wissen auch nicht, wenn es jetzt da eine oder zwei Frauen gibt, die sagen, sie seien vergewaltigt oder belästigt worden, wir wissen auch nicht, ob diese Frauen dafür, dass sie das sagen, Geld bekommen haben. Ne? Das könnte auch noch sein. Das ist zu vermuten. Guck mal, Werner, es geht doch oft so, dass die Politiker, die lassen sich doch alle Prostituierte kommen, und das ist doch leicht, das ist doch eine Lachnummer schon, jedes Groschen Spionageromans einem Politiker ein paar Spioninnen hinzuschicken oder Prostituierte, die beweisen können wir es bis jetzt. Das kann niemand beweisen. Mindestens wir hier nicht im Nummernland. Aber ich meine, selbst wenn sich irgendwann mal rausstellen sollte, dass der tatsächlich eine Frau vergewaltigt hat. Ja, was heißt das? Dann können wir sagen, offenbar ist der als Person ein Schwein. Ja, das muss man natürlich verurteilen. Aber das nimmt natürlich nichts weg von den Verdiensten, die er jetzt hier dadurch, dass er die Sachen ins Netz stellt, hat einfach. Ja? Also jetzt USA, jetzt hatten die gerade so einen jungen, hübschen, sympathischen Präsidenten, ne? Und niemand hat mehr so an diese hässlichen Fratzen von Nixon oder Reagan oder Bush gedacht. Und fast wäre es ihnen wieder gelungen, uns einzulullen und davon zu überzeugen, dass auch ein Imperialismus mit menschlichem Antlitz geben könnte. Ja? Und jetzt kommt das eben. Ne? Also WikiLeaks, sei Dank, da ist er wieder, the ugly American, wie er leibt und lebt, der hässliche Amerikaner, wie wir ihn seit Anfang des Kalten Krieges kennen. Und also ich muss sagen, was mich anbetrifft, ich würde sagen, diese Enthüllungen haben mich nicht wirklich überrascht. Ja, also ich glaube, wer so ein bisschen die Politik der USA in den letzten 60 Jahren verfolgt hat, der weiß doch im Grunde, was gespielt wird. Also das geht los bei Errichtung und Unterstützung von Militärdiktaturen auf der ganzen Welt, solange sie Freunde der USA sind. Ne? Wer war das? Kissinger, der mal gesagt hat, ja, ich weiß schon, der Somoza in Nicaragua ist ein Hijo de puta, aber es ist unser Hijo de puta. Ja? Staatsstreiche werden finanziert. Faschistische Strömungen, solange sie konterrevolutionär sind, besonders in der dritten Welt, werden unterstützt. Ganz Lateinamerika wird als der Hinterhof der USA betrachtet. Und im Grunde wissen wir doch, dass praktisch jede US-Botschaft, jedes US-Konsulat entweder ein Stützpunkt oder mindestens eine Anlaufstelle für die CIA ist. Und im Grunde hat mich auch nicht überrascht, diese Arroganz und diese Überheblichkeit, wie also auch befreundete Staaten und deren Politiker behandelt werden. Dafür gibt es ja auch zig Beispiele aus der letzten Zeit oder aus den letzten Jahren schon. Also was eher überrascht, also mich jedenfalls, ist, wie unsere, in Anführungszeichen, unsere Politiker, die Gesprächspartner der Amerikaner damit umgehen. Ne? Und nicht nur Politiker, sondern auch Richter, Journalisten, Staatsanwälte, Minister, ne? Wie die sich ohne Probleme den Amerikanern andienen, mit der größten Selbstverständlichkeit jede Schweinerei mitmachen, dieser vorauseilende Gehorsam, wie du vorher gesagt hast, ne? Diese unterwürfige Bereitwilligkeit, diensteifrige und beflissene Lakaien. Ja? Also da gibt's den Fall Kouso, dieser Kameramann, der erschossen wurde im Irak, dann Guantanamo, die Folter. Ne? Also bei Kouso, ne? Da dieser Candido Conde Pompidou, der was in Deutschland der Generalbundesanwalt wäre, hat also die US-Botschaft im Voraus über seine Position und seine Argumentation informiert, sagt dem Botschafter von vornherein, dass er versuchen wird, die Sache einzustellen und spricht noch Empfehlungen aus an die Botschaft, wie sie bei richterlichen Ersuchen reagieren sollen. Ne? Dann bei Guantanamo informiert Herr Javier Zaragoza, das ist der Oberstaatsanwalt bei der Audiencia Nacional, er informiert die Botschaft darüber, dass er alles tun wird, dass der Fall nicht bei dem Richter Baltasar Garzón landet, sondern der eingestuft wird als anti-amerikanisch, sondern er wird sich dafür einsetzen, dass der Fall vom anderen Richter behandelt wird. Dann die Gefangenentransporte des Geheimdienstes der CIA nach Guantanamo, ne, die dann clandestin, ohne die Länder zu informieren, deren Flughöfe benutzt dafür. Und wo das bekannt wird im Jahr 2005, wird also erstmal ein Strafverfahren eingeleitet von der spanischen Justiz, aber die US-Botschaft will das mit allen Mitteln verhindern. Ja. Und jetzt, wo der Richter dann Dokumente des spanischen Geheimdienstes darüber offenlegen will, informiert der Staatsanwalt von der Audiencia Nacional, ein Herr González Mota, informiert den Rechtsanwalt der US-Botschaft, dass er nicht versuchen würde, die Offenlegung der Dokumente zu blockieren. Da er erkennt, sagt er, die Dokumente, und da kann man nichts Nachteiliges daraus erwachsen, also lassen wir das ruhig zu. Ja. Jetzt, warum? Ich habe auch, weil du vorher die deutsche Presse da zitiert hast, mich auch gewundert, dass relativ viele Stimmen da gibt, die eher WikiLeaks angreifen als die Amerikaner. Ja. Ja, aber das Elend ist doch bekannt, Werner. Das war doch, was du gerade sagtest. Knallt diesen COSO doch ruhig ab. Knallt unsere kritischen Journalisten doch ruhig ab, wenn sie im Ausland eure Verbrechen dokumentieren wollen. Das ist doch eine Einladung der Rechtsradikalen, die hier in den Richterstühlen sitzen. Im Fall COSO, wenn ein Richter aus einem souveränen Land sagt, knallt den doch ruhig ab, ich werde euch helfen, diese Sache zu vertuschen, das wird überhaupt nicht vor Gericht gebracht, dann ist doch klar, was für eine menschliche Qualität dieser Mann hat. Also jedenfalls. Und die Presse ist in ähnlichen Zustand. Ich möchte mich ausdrücklich bedanken bei WikiLeaks, ne, weil mir ist wieder mal klar geworden, dass wir doch irgendwie alle immer wieder Gefahr laufen, trotz aller Erfahrungen, die wir gemacht haben, trotz aller Intuition, die wir haben, immer in Gefahr sind, auch dieser Gehirnwäsche zu unterliegen und zu vergessen, was wir doch wissen im Grunde, ne, dass unsere Politiker, oder jeder Politiker, das, was sie wirklich denken, dass sie das tatsächlich nur im Privaten äußern oder unter vier Augen oder wenn sie denken, dass das Mikrofon abgeschaltet ist. Ne, und es ist das Verdienst von WikiLeaks, dass wieder einmal bestätigt wird, dass unser Misstrauen immer gerechtfertigt ist, dass unser Misstrauen gegenüber jeder offiziellen Verlautbarung in diesen wohlgesetzten Worten, dass das Lügen sind, Halbwahrheiten, und dass wir davon getrost davon ausgehen können, dass wir das wissen. Also danke, WikiLeaks. Cablegate, so nennt es die Internetplattform WikiLeaks. Die Veröffentlichung von Diplomatenberichten aus einem geheimen US-Netzwerk hat in der vergangenen Woche zahlreiche Regierungen aufgeschreckt. Der US-Botschafter in Deutschland verurteilte die Veröffentlichung. Ich wiederhole, wie verärgert ich bin und wir sind über diese verantwortungslose Tat. Es besteht kein Zweifel, wenn wir uns fragen, ist die Welt nun sicherer? Ist sie weniger kompliziert? Sind wir deswegen jetzt an einem besseren Ort? Die Antwort ist leider nein, nein und nein. Ich mache mir keine Sorgen um die Beziehungen zwischen Deutschland und Amerika. Ja, das ist Murphy, der hat sehr viel Redezeit in den Medien. Hier in dieser Spiegelreportage lässt man diesen Mann natürlich reden. Es ist das dritte Mal, dass WikiLeaks vertrauliche Regierungsdokumente herausgibt. Die Enthüllungen gestatten einen Blick hinter die ansonsten geschönte diplomatische Fassade. Betont diplomatisch gibt sich die schwarz-gelbe Bundesregierung. Schaden würden die diplomatischen Beziehungen nicht durch diese Lästereien nehmen, beeilte man sich zu versichern. Dabei bekommen einige deutsche Politiker ihr Fett weg. CSU-Chef Horst Seehofer gilt als unberechenbar. Die Kanzlerin Angela Merkel sei wenig kreativ und risikoscheu. Außenminister Guido Westerwelle wird in den Berichten als arrogant und aggressiv bezeichnet. So ein paar Klatsch- und Tratsch-Geschichten sind, wenn sie in Europa stattfinden und über europäische Politiker gehen, nicht erfreulich, aber nicht wirklich wichtig. Aber da kommen andere möglicherweise richtig in Leib und Leben Gefahr. Wer denn? Wer kommt denn da in Leib und Leben Gefahr, Werner? Ich weiß nicht, ob du das... kannst du diesem Mann folgen? Da kommen andere in Leib und Leben Gefahr. Nee, nee. Dass er was auf dich... Großes, dummes Gelaber und Geschwätz. Politiker sind die Einblicke in vertrauliche diplomatische Unterredungen. Beispielsweise im Hinblick auf den Iran. Das Unbehagen bezieht sich mehr auf die veröffentlichten Informationen, zum Beispiel im Verhältnis Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate und Iran. Das sind natürlich echte Staatsgeheimnisse, die da weitergegeben worden sind. Man muss auch und gerade... Gut, ich glaube, das reicht, Werner. Diese Reportage wird uns nicht viel weiterbringen. Ich sehe das schon. Der Trend ist eine halbgare Kritik, die vielleicht nicht schlecht ist, sehr spiegelmäßig, sehr in Details verbissen. Aber wie gesagt, den Raum lässt man dann doch letzten Endes diesen Hohlschwätzern, wie du das so schön genannt hast. Jedenfalls, es geht darum, dass Wikileaks.org oder jetzt Wikileaks.ch, eine amerikanische Internetfirma, wie gesagt, schon Amazon hat da schon dicht gemacht, hat alles gelöscht und den Zugang unmöglich gemacht. Die Adresse Wikileaks.ch war gestern Abend nicht mehr erreichbar. Ein weiteres Puzzlestück im Versuch der US-Regierung, WikiLeaks verschwinden zu lassen. Seit WikiLeaks begonnen hat, Hunderttausende diplomatischer Depeschen aus den Beständen von US-Botschaften zu veröffentlichen, wird die Webseite von Hackern attackiert. Das US-Unternehmen Amazon hat WikiLeaks, wie gesagt, von seinen Servern verbannt. Regierung USA und Frankreich Druck ausgeübt. Was treibt WikiLeaks Gründer Julian Assange dazu, sich mit solchen Mächten anzulegen? Eine naive Frage, was treibt ihn dazu, ist wahrscheinlich seine radikale Haltung und sein Gefühl von Ethik, Anstand und überhaupt ein Gefühl davon, was Journalismus heute überhaupt ist und sein kann. Und zwar sollte der Journalismus die Sachen, wie auch vorhin im Spiegelbericht gesagt, ungeschönt und nicht in diesen vorgestanzten Floskeln, diesen Vorhang einmal wegreißen, den Schleier des schönen Scheins, oder? Darum geht's wohl. Ja, mir fällt gerade ein, da kann man eigentlich nur noch Che Guevara paraphrasieren, der gesagt hat, schafft zwei, drei, viele Vietnams, schafft zwei, drei, viele WikiLeaks. Wir hatten ja auch gerade gesehen, eine deutsche WikiLeaks wäre ja auch schon längst überfällig, um mal zu gucken, was hat der Verfassungsschutz eigentlich alles über uns gelagert, gespeichert und kommentiert. Wir haben natürlich ein bisschen Einblick bekommen in die Stasi-Welt, als eben die Stasi-Zentrale damals 1990 oder 89 war das noch, gestürmt und zum Teil auch geplündert wurde, da bekamen doch einige DDR-Bürger Einblick. Wir haben nie Einblick bekommen in unsere Verfassungsschutzakten. Das wurde als normal und mit einer Demokratie vereinbar hingestellt. Aber wie gesagt, so sieht's aus. Diese Herrschaften hinter verschlossenen Türen machen sie wahrscheinlich, reißen sie sogar noch dreckige Kasernenwitze, darüber haben wir auch noch nicht gesprochen, die schmutzigen Witze, die da auch gerissen werden, auf Berlusconis Partys, da bekommt man ja auch einiges mit, oder wenn hohe US-Diplomaten dann sich Luxusnutten kommen lassen und feiern ihre Orgien oder feiern ihre blutigen Rodeos, da weiß man natürlich auch sehr wenig. Da wird WikiLeaks vielleicht auch noch ein bisschen Aufklärung betreiben können, wie zum Beispiel hohe NATO-Offiziere, US-Diplomaten vielleicht auch in schmutzige Geschäfte verwickelt sind. Drogen, Mädchenhandel und Waffen. Das ist noch ein Thema, wo wir weitere Enthüllungen erwarten und erwarten können. Ein Kommentar im Spiegel handelt noch von der sogenannten Hackerethik, was auch sehr interessant ist. Sie meinen, dass die radikale Haltung von Julian Assange und seiner Mitstreiter in einem ideologischen Gerüst begründet liegt, das ein Vierteljahrhundert alt ist. Die Hackerethik, die wichtigste unbekannte Ideologie des 21. Jahrhunderts. Und ihr Schöpfer Stephen Levy ist der unbekannteste unter den einflussreichen Theoretikern des 20. Jahrhunderts. Levy ist kein Philosoph, auch kein Soziologe oder Staatsrechtler, aber seine Thesen haben in der digitalen Gegenwart massive, weltverändernde Auswirkungen. Mit seiner Hackerethik legt er den Grundstein für eine Ideologie, die schon Industrien ins Wanken, Regierungen in die Bredouille und Politiker und Manager an den Rand der Verzweiflung gebracht hat. Linux und Napster, WikiLeaks und Wikipedia, eine Vielzahl von Schöpfungen des digitalen Zeitalters, die radikale, rasante Veränderungen hervorgebracht haben, sind Kinder von Levys Hackerethik. Genau wie viele derer, die sich nun hinter WikiLeaks stellen und das Recht der Organisation verteidigen, Geheimdokumente zu veröffentlichen. sowie das Internet-Urgestein, der Althippie und Bürgerrechtler John Perry Barlow, der am Freitag über Twitter eine Ein-Mann-Unterstützungskampagne für WikiLeaks startete und von einem Informationskrieg sprach. Als Barlow gemeinsam mit dem Software-Multimillionär Mitch Kapor die Electronic Frontier Foundation, EFF, gründete, eine einflussreiche Bürgerrechtsorganisation der digitalen Welt, ging es um einen ähnlichen Konflikt wie heute. Hacker hatten sich, vermeintlich, geheime Dokumente eines US-Telekom-Riesen verschafft und sie in digitaler Form verfügbar gemacht. Kapor und Barlow sahen die Informationsfreiheit und das freie Streben nach Wissen in Gefahr. Die EFF bezahlte Anwälte, die die Hacker vor Gericht verteidigten und gewannen. Bis heute ist Lewis Hackerethik eine Art heimliches Gründungsdokument der EFF. Levy ist eigentlich kein Theoretiker, kein Ideologe, sondern ein Journalist, ein Chronist. Er fasste zusammen, was andere erdacht und erlebt hatten und schuf so eine Basis, die bis heute hält. In seinem Buch Hacker, die Helden der Computerrevolution, beschrieb er 1984, wie sich das Hacker-Ethos in den Laboren US-amerikanischer Universitäten entwickelte, wie die ersten Spaßprogrammierer der 50er und 60er Jahre den spielerischen Umgang mit digitaler Technologie zum Prinzip erklärten. Er zeichnete eine Entwicklungslinie von Modelleisenbahnclub am Massachusetts Institute of Technology bis hin zu den Software-Antipoden der frühen 80er. Microsoft-Gründer Bill Gates und Richard Stallman, dem Begründer der Free Software-Bewegung. Einer der 7 Leitsätze erscheint im Licht der aktuellen Ereignisse besonders relevant. Regel Nummer 3: Alle Informationen sollen frei sein. Den Kerngedanken all der Regeln könnte man so zusammenfassen. Technik und Wissen können den Menschen freier machen, wenn er selbst in die Lage versetzt wird, sich ihrer frei und schöpferisch zu bedienen. Paula, nächsten Sommer, wenn sie kommt. das hatten wir so ausgemacht. Sie ist nicht zurückgekehrt, ich schätze, dass sie nicht zu mir gehört. Sie ist nicht zurückgekehrt, ich schätze, dass sie nicht zu mir gehört. Lass es laufen den Berg hinunter, lass es laufen durchs Tal. Gott hat dem Fluss diesen Weg gegeben, sicher tut er's nicht nochmal. Bitte lass ihn ungestört, das Wasser weiß selbst, wo es hingehört. Bitte lass ihn ungestört, das Wasser weiß selbst, wo es hingehört. Teil des Abends. Das ist das Stück, wo früher wirklich so die Wunderkerzendichte am höchsten war. Wunderkerzen, Feuerzeuge, alles, was gebrannt hat. Mittlerweile werden eher Handys hochgehalten, weil einer zu Hause bei den Kindern oder bei den Enkeln bleibt. Yo. Contrabanda FM 91.4, your local radio station in Barcelona. News and music you've never heard before. Join us. Listen to us. Podcasts on the internet. www.contrabanda.org. 20 years of freedom on the airwaves. Listen to us. Listen to us. Listen to us. Listen to us. Danke für dir, sitz ich am Fenster und höre, was ich aufspült von der Tür. Wer sich aufrutscht, wenn ich sick, denn er zieht sich für mich nicht auf. Und mir mein Leben für nach X, ob immer für gut, wie straf. Du kannst so bringen, Karte leer. Nein, so jetzt muss es sein. Jeder welche Sache ist so spät. Der Typ ist fertig, der Typ, der kriegst du wirklich nicht mehr hin. Beim Rücken zur Wand, Spaß ist. Und jede Nacht voll, morgen, wie besser verstanden. Total von der Hand, doch ich das Schlimmste war, als mir, wie du mich endlich registriert. Entsetzlich glaubt, was ich jetzt oder nie mit uns zwei passiert. Wenn ich euch nervös, als ich dir alles gesagt, hektisch und trotzdem erlös, und du mich nicht weg aus dem Lach. Und ich fühl mich interessiert, weil der Stuss aus mir kommt, weil der Laber, der ich im Braten, weil die Chance so plötzlich kam. Du kannst sauber wie die Mann die Karte legen. Hör ihn zu, muss ich sehen. Und höre, hinten, gleich kaum wird notiert. zu wirklich Zauberglas. Ja, Werner, die Zeit ist mal wieder verflogen im Sauseschritt. Die Zeit, sie eilt im Sauseschritt und wir eilen mit, wie Wilhelm Busch einst so schön sagte. Zum Schluss wollten wir noch angeben, was das für ein Vortrag war, den wir kurz vor der Halbzeit gebracht haben. Das war ein Vortrag, ein 15-minütiger Vortrag aus dem Podcast-Archiv der Attac-Podcast-Redaktion. Die heißt Podcast-Redaktion von Attac. Der Zyklus, der Vortragszyklus, der stammt aus dem Jahr 2009. Und zwar sind alle Vorträge gehalten worden im Juni 2009. Und es heißt Gegenstimmen. Das Thema heißt Gegenstimmen. Da gibt es verschiedene Vorträge und Diskussionen mit dem Wirtschaftswissenschaftler Robert Kurz. Gegenstimmen. Da gibt es das System in der Krise. Das System ist die Krise. Dann gibt es das System ist die Krise, Rolle der Finanzmärkte im globalisierten Kapitalismus. Das war ein Vortrag mit und von Robert Kurz. Anschließend gab es eine Diskussion zu finden und nachzulesen auf der Internetseite von Attac, Deutschland, attac.de. Ja, also ich hatte sogar den Eindruck, dass es noch ein bisschen älter ist, wegen verschiedener Sachen, die da gesagt wurden, aber hochaktuell, ja, wirklich hochaktuell. Aktuell geht's gar nicht mehr. Dann, also sagt er zum Beispiel, deshalb ist mir das aufgefallen, dass es schon ein bisschen älter sein muss. Er sagt, die Entwicklungsländer sind zu Geiseln geworden der Finanzmärkte. Heute ist es ja nicht nur für die Entwicklungsländer, sondern für alle Länder so, ja. Und das sagen nicht so linksradikale Spinner wie wir oder noch nicht mal Attac. Das sagt zum Beispiel Jacques Delors, ne? Einer der Väter der Europäischen Union, Ex-Präsident der Europäischen Kommission. Er sagt, wir sind alle Opfer des Finanzkapitals und der Unverantwortlichkeit unserer Politiker. Und sagt dann, das geht so, heute drohen die Märkte gegen ein Land zu spekulieren, wenn das Defizit nicht reduziert wird. Okay, das Land gibt der Drohung nach, reduziert, dadurch wird eben das Wirtschaftswachstum dann verhindert oder abgeschwächt. Und jetzt kommen die Finanzmärkte und sagen, jetzt attackieren wir, weil ihr nicht genügend Wachstum habt. Ja, und so funktioniert es. Also ich kann nur jedem empfehlen, sich diesen Artikel da nochmal reinzuziehen. Bei Attac ist es wie eine Pflichtlektüre, ja, weil wenn wir unseren Eltern und Großeltern immer vorgeworfen haben, warum habt ihr denn damals nichts getan in Bezug auf die Nazis, dann mussten wir uns hören, ja, wir wussten das ja alles nicht, und damit uns selber das nicht auch passiert, dass unsere Kinder oder Enkel uns mal das vorwerfen, müssen wir uns halt um solche Sachen kümmern, glaube ich. Ja. Wir sagen tschüss, adeo, adios. Das waren die Schlussworte von Werner. Tschüss, Werner, bis nächste Woche. Tschüss, und vergesst nicht, aus der Kirche auszutreten in dieser vorweihnachtlichen Zeit. Das wäre doch ein schönes Geschenk, sich selber, dass man sich selber machen kann. Jo, also, raus aus der Kirche. Wir sagen tschüss, adeo, bis nächste Woche Samstag, wenn es wieder heißt, Niemandsland ist auf Sendung. Die heutige Sendung wird übrigens am kommenden Freitag zwischen 16 und 18 Uhr nachmittags wiederholt. Und zu finden sind wir natürlich in den nächsten Tagen wieder mit dieser neuen Sendung im Podcast unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Bleibt an den Radios, gleich gibt's noch mehr hörenswerte Sendungen hier auf Kontrabanda FM. Tschüss, adeo, adios, sagt euer Detlef Jeskals. Yo, agur, haltet die Ohren steif. Und zum Abschluss gibt es noch ein bisschen Luxuslärm.